Chae-ryong Hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, weitere stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und die Funktionäre der Partei, Militärorgane und des Jugendverbandes besuchten am 3. Juni die Unterkunft der Teilnehmer des 8. Kongresses der Koreanischen Kinderorganisation und beglückwünschten sie vom ganzen Herzen.